Bitişen. Schönen guten Abend, mein Name ist Aligi und ich bin als Assistent als auf dieser Station tätig. Ich würde gerne jetzt mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, guten Tag. Also, ich benötige Ihre Personendaten, ja? Könnten Sie mir Ihre Namen und Nachnamen nennen? Ich glaube, Sie haben meinen Namen schon, aber ich kann es Ihnen gerne nochmal sagen. Ja, bitte. Mein Name ist Christine Osen. Also könnten Sie bitte Ihren Nachname buchstabieren? Natürlich, das bekomme ich immer gesagt. Osen kommt aus dem Französischen. Ja. Otto Zeppelin Anton. Ida Nordpol Emil. Okay, also Christina endet mit E, oder? Ja, mit E. Christine Osen. Frau Ösiener, ja, Osen. Osen. Ösi. Bitte Sie, das richtig auszusprechen. Wenn Sie mich schon Ja, untersuchen, wie kann ich dann das ausdrücken? richtig, Doktor. Wenn Sie Können Sie meinen Namen wiederholen? aussprechen können, dann brauche ich hier gar nicht zu kommen. Dann gehe ich woanders hin, Herr Doktor. Ja, ich Ich beachte bitte. Ihren Namen richtig nennen. Können Sie wiederholen? Wie lautet man? Osehen, Osehen, Ozen, ja? Osehen, genau. Danke. Wie alt sind Sie denn, Frau Ösin? Ist das so wichtig, mein Alter zu Ja, fragen? das ist sehr wichtig für uns. Okay, ich bin 72 Jahre alt. Ja, und wann wurden Sie ganz genau geboren? Ich bin geboren am 25. April 1950. Und wie wiegen Sie so seit? Bitte, ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Wie viel wiegen Sie so seit? Ach Gott, Sie wollen Sachen wissen, Herr Doktor. Ja. Ich wiege ungefähr 72 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,68 Meter. Vielen Dank für diese Information. Frau Özlem, was kann ich für Sie tun? Was wünschen Sie uns? Also ich habe jetzt ein Problem, Herr Doktor, das macht mir so ein bisschen Angst und ich weiß nicht, was ich machen soll. War jetzt bei verschiedenen Ärzten, aber die fand ich nicht so gut und man hat mir empfohlen, hier bei Ihnen zu schauen. Ich hoffe, dass Sie mir helfen können. Ja, gerne. Bitte schön. Das sind Probleme, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Immer sehr unterschiedlich und kommt manchmal mehr, manchmal weniger, aber schon sehr komisch, muss ich sagen. Aber ich werde es Ihnen erzählen. Ja, bitte. Meistens, wenn ich laufe, bekomme ich so Schmerzen in beiden Beinen. Und ich kann dann manchmal nicht stehen und habe das Gefühl, ich falle gleich hin. Ich muss mich dann gleich hinsetzen Ja. und ein paar Minuten eine Pause machen. Ich verstehe. Es sind mehr die Schmerzen, die mich sehr beunruhigen. Frau Sinner, seit wann haben Sie diese Beschwerden? Och, ich glaube, das geht schon seit Jahren, aber ich habe es nie richtig beachtet. Ja. Können Sie mir beschreiben, wie die Beschwerden auftreten sind? Ja, Ich habe es Ihnen gerade gesagt, jedes ja. Mal, wenn ich laufe, ich habe früher sehr Sie oft haben gewartet. gesagt, ja, laufen. Wenn Sie Ruhe oder sitzen, haben Sie auch ähnliche Beschwerden? Nein, da habe ich keine Schmerzen. Okay. Nur wenn ich laufe. Ja, Frau Özener, Sehen, bitte. Özin, könnten Sie mir die Schmerzen beschreiben? Ist eine drückende oder brennende, dumpfe, welche Schmerzen ist das so? Auch wie soll ich das sagen? Das fängt so von der ungefähr so von der Bauchnabel an, vom Becken, sage ich mal, auf beiden Seiten und strahlt in beide Beine aus. Das ist so ein komisches Druckgefühl, Schmerzgefühl, ich kann es nicht beschreiben, in beide Richtungen, also in beide Beine. Es geht manchmal runter bis zum Fuß. Ja. Und das kommt meistens, wenn ich halt wirklich laufe, ja, eine längere Strecke. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Haut sich Farbe verändert? Das ist mir nicht aufgefallen. Da musste ich ja immer meine Hose runterziehen. Das habe ich nicht gemacht. Aber es sind mehr die Schmerzen, die ich draußen hat laufen. Okay. Haben Sie, ist Ihnen aufgefallen, dass Ihre Beinschwellungen oder... Schwellungen? Nein. Nein. Okay. Haben Sie Verletzungen in der letzten Zeit oder einen Unfall? Nein, habe ich nicht gehabt. Nein. Okay. Frau Oesner. Oesner, ne? Das, ja, Herr Doktor, also so langsam sollten Sie meinen Namen richtig aussprechen. Oesner. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, ja? Oesner ist mein Name. Oesner, ja? Oesner. Jawohl. Danke. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder... Nein, das habe ich alles nicht. Das sind nur die Schmerzen und dieses komische Gefühl. Manchmal kribbelt es, manchmal sind es Schmerzen. Und manchmal ist es so ein dumpfes Gefühl in beiden Beinen. Okay. Wenn ich mich ein paar Minuten hinsetze, dann ist es wieder weg. Dann kann ich wieder laufen eine gewisse Zeit, aber dann kommt es wieder. Ja, ich verstehe ganz gut. Hat sich Ihr Appetit verändert? Nein, nein. Haben Sie, glaube ich, in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Nein, an sich nicht. Also mein Gewicht ist gleich geblieben. Da hat sich nichts geändert. Okay. Wäre schön, wenn ich vielleicht ein paar Kilo abnehmen könnte, aber leider nicht. Okay. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? An sich jetzt nicht. Gut, manchmal bekomme ich immer wieder auch mal leichte Verstopfungen, aber da habe ich so meine Mittel, wie ich das lösen kann. Und das klappt dann eigentlich ganz gut. Nehmen Sie dagegen etwas ein? Medikamente meine ich? Nein, nein, Medikamente nicht. Ich nehme Zwetschgen manchmal, auch so Trockenobst. Es gibt auch so diese Flohsamenschalen. Und mit diesen Dingern komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Hustensee? Husten? Ja. Nein, Husten habe ich nicht. Oder leiden Sie unter Atemnot? Nein, nein, nein. Da habe ich keine Probleme, glücklicherweise. Bisher noch nicht. Nein. Okay. Frau Oesner. Oesner. Rauchen Sie? Nein. Haben Sie schon mal geraucht? Ich habe früher mal geraucht, so circa 20 Jahre, aber habe dann aufgehört. Also, was haben Sie geraucht und wie lange haben Sie geraucht? Ja, also circa 20 Jahre, wie ich schon sagte. Mhm. Und es waren Zigaretten, also ungefähr eine Schachtel am Tag. Okay. Trinken Sie Alkohol? Alkohol? Ja. Nicht so viel, aber ab und zu mal, ja. Ab und zu mal, was meinen Sie damit? Wochentlich, wie viel Mal oder täglich? Nein, nicht täglich, so ein, zwei Mal die Woche zum Abendessen mal ein Gläschen Rotwein. Okay. Frau Oesner, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, ja, das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakte mit den Drogen oder... Mit Drogen? Was meinen Sie mit Drogen? Drogen, ja. So Haschhasch oder Marihuana, so ähnliche was, ja. Vielleicht Kokain. Sie wollen eine ehrliche Antwort, Herr Doktor? Ja, das muss Ihnen, diese Frage muss ich Ihnen stellen. Ja, das muss in der Akten sein. Bleibt unter uns, ja? Ja, genau. Das erfährt kein anderer, oder? Nein, ich verrate gar Herz, keinen. Herz, Herz, dies, ne? Ja, genau. Wir dürfen das jetzt Verrate nicht. niemals, ja. Ja, als Studentin habe ich mal natürlich einiges ausprobiert, ganz klar, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Okay, gut. Frau Özen, leiden Sie unter irgendwelchen chronischen oder wichtigen Krankheiten, das ich wissen sollte, zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit oder Schilddrüsenprobleme, meine ich, ja? Nein, da habe ich nichts, aber letztes Jahr wurde bei mir eine Rheumaerkrankung festgestellt. Der Arzt meinte, das ist ein Krest-Syndrom. Und er wollte mir auch gleich Medikamente und Spritzen so weitergeben, aber ich wollte nichts haben. Ich warte erstmal ab. Wissen Sie den Namen nicht, ne? Zufällig. Doch, Methotrexat war das. Methotrexat? Oh ja. Ja, aber ich wollte nichts. Ich habe da schlimme Sachen gelesen und ich wollte keine. Wie oft müssen Sie diese Spritze einnehmen oder Tabletten? Nee, das waren Spritzen. Das hat nur einmal die Woche, glaube ich. Aber ich nehme es nicht, ne? Zurzeit nehmen Sie nicht? Nein, ich habe Ihnen gesagt, Herr Doktor. Der Ja. Rheumatologe wollte mir diese Medikamente geben, aber ich will es nicht. Oh Ich nicht, ja. nehme es nicht. Okay. Sie haben niemals Nein, nein. eingenommen, ja? Okay. Einverstanden. Und noch, sonst noch was? Außer Roma? Nein, sonst habe ich nichts, nein. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Ja, meine Gallenblase ist entfernt worden. Wann war das? Och, ich glaube vor 20 Jahren. Herr Osana, waren Sie in der letzten Zeit im Ausland oder haben Sie eine lange Reise gemacht? Nein, nein, ich war eigentlich immer hier. Okay. Haben Sie vollständig geimpft? Ich meine auch Corona, ja? Gegen Corona. Also ich bin ein Gegner der Impfung. Ich habe bisher keine Impfung. Ich will das nicht. Okay. Aber ich hatte einmal eine Covid-Infektion, ja. Wann war das? Das war vor ungefähr einem Jahr. Danke. Frau Özen, ja? So langsam wird das Osen, ja. Özen, ja. Ich laute richtig vielleicht, ja? Ja. Sie sprechen es schon besser aus, ja. Okay, danke. Reagieren Sie allergisch auf etwas, zum Beispiel Hausstaub oder Ach so, Medikamenten von Allergien, Hospital? sind nicht bekannt, nein. Ist Ihnen bekannt? Nein. Okay. Treiben Sie Sport, Frau Öse? Also ich bin mal sehr gerne gewandert, aber anderen Sport mache ich nicht. Gut. Frau Özen, noch eine Frage, ja. Leben Ihre Eltern noch? Nein, meine Eltern sind leider schon verstorben. Ja. Tut mir leid. Woran hat sie gestorben? Woran sind Sie gestorben? Woran sind Sie gestorben? Mein Vater hatte einen Herzinfarkt und meine Mutter hatte leider Brustkrebs und ist deswegen dann verstorben. Ja. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester, ja. Sind Sie gesund oder Die ist leiden? gesund. Mir geht's gut. Danke. Frau Sinner, sind Sie verheiratet? Nein, ich bin verwitwet. Mein Mann ist vor 5 Jahren gestorben. Tut mir leid, ja, dass sich das erinnert. Haben Sie Kinder? Nein. Was machen Sie beruflich? Also als vor, also du sagst, Sie sind Rentnerin, ich Ja. denke, ja. Ja. Was haben Sie vorher gemacht als beruflich? Ich war Managerin für den Außendienst in einem großen Elektrounternehmen. Gut. Ja. Vielen Dank für die Informationen, alle Informationen. Ja, Frau Ösen, ich gucke mal, was ich vergessen habe Doktor, oder ist etwas Schlimmes oder muss ich jetzt Angst haben oder was sollte man noch nein, machen? nein, machen Sie keine Sorge, ja, das ist nicht so schlimm was, ja. Meinen Sie? Ja, ich Woher bin. wissen Sie das? Sie haben mich doch noch gar nicht untersucht. Also bisherige anamnestische Angabe ja, deutet auf eine Gefäßkrankheiten. Ja. Oh, Natürlich, aber ich muss sicher gehen und das bestimmen, Muss ich was die operiert haben, werden? herausfinden, was die haben. Ja. Ja, deswegen bin ich ja Aber da. Was machen Sie noch für ich Untersuchungen? habe vergessen, Entschuldigung, einige Frage stellen. Ja, Noch mehr Fragen. Ich dachte, das ist ja, schon ich genug. habe Was jetzt? das vergessen. Ja, leiden Sie unter Herzkrankheiten zum Beispiel? Fühlen Sie sich manchmal Herzrasen Nein. oder Der war Stoppen, Herzstoppen? Bisher habe ich am Herzen nichts gehabt, nein. Okay, danke. Okay. Ja, wird lange dauern, Herr Dann Doktor. warten Sie mich auch der Untersuchungen warten. machen. Ein paar Minuten machen wir Untersuchung. Ja? Mache Was ich Untersuchung. welche Untersuchungen machen Sie? Ja, ich möchte also zuerst Blut abnehmen, ja. Okay. Dann nach einer Ultraschall Ihre Beine durchführen. Okay. Und sehen wir uns dann, wie es geht, ja. Und in Ultra alles erkennen, oder was? Ja, schon. Es reicht, ich denke. Natürlich kann ich, wenn ich gegebenenfalls, kann ich auch andere bildgebende Verfahren durchführen, aber ich denke, es reicht schon. Sie meinen, okay. Dass ein Ultraschall ausreicht. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Ja, Was natürlich. denken Sie, was es Nach dem ist? Ultraschall erzähle ich Ihnen noch, ja, wenn Sie andere. Muss ich operiert werden, Herr Doktor? Nein, aber ich denke, vielleicht eine Gefäßangiografie können wir durchführen, ja. Was ist eine Angiografie, Herr Doktor? Ja, das ist eine Untersuchung, moderne Untersuchungsmethoden, so wie Gefäßen, ja, der Gefäßen. Also, das heißt, wie wird das gemacht? Werde ich dann aufgeschnitten oder ist es eine Ja, eine Operation? kleine Geschnitt kann sein, Ihre Leistenbereich, aber Sie fühlen sich nicht Lass mich etwa. nicht operieren, Herr Doktor. Nein, nein, nein. Machen Sie lieber Das ist erstmal. nicht eine Operation, ja, das ist nur ein kleiner Eingriff und Sie fühlen gar nichts was, ja, das tut wenig. Naja, das werde ich mir noch überlegen. Machen Sie lieber Also, zuerst den das ist Ultraschall. schmerzlos, ja. Also nach dem Ultraschall besprechen wir darüber, ja, wieder. Okay, gut. Ja, vielen Dank. Sie waren sehr ausführlich, Herr Doktor. Aber mein Name ist Osen. Ja, ich habe mehrmal Ösen gesagt. Osen, bitte. Ösen, Okay, vielen Dank. Und was ist? ja. Haben Kollegen andere Fragen? Genau. Ich habe eine Frage. Jawohl, Herr Doktor. Sie sagten, dass Sie von vielen Ärzten untersucht wurden. Ich würde gerne wissen, welche Untersuchungen durchgeführt wurden und welche Behandlung gegeben wurden. Also man hat schon eine Ultraschalluntersuchung gemacht, eine Computertomographie hat man gemacht, ein MRT hat man gemacht. Welche Diagnose gestellt wurden? Soll ich das sagen? Also im MRT haben die gesagt, ich habe einen Bandscheibenbruch. In der Ultraschalluntersuchung haben die gesagt, ich habe Verkalkungen an meiner Bauchschlagader. Und im CT hat man auch Verkalkungen gesehen und wohl auch eine Engstelle an der Hauptschlagader, bevor es sich verzweigt in die Beingefäße. Andere Kollegen fragen, haben Sie Taubheitsgefühl in den Beinen? Und ja, habe ich ja gesagt. Kraftlosigkeit. Auch, ja. Wie viel Meter laufen Sie? Ein paar Minuten hat er gesagt. Ja, ja, so 40, 50 Meter. Okay, das war's. Ah, was ich vergessen habe, im MRT, dass ich auch eine Spinalkanalstenose habe. Vielleicht sind Sie in eine andere Arzt. Sie haben nicht gut gemacht und diese Notfallsituation. Und deswegen würde ich gerne Sie bitte geben. Herr Doktor, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, das ist peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, habe ich gedacht. Natürlich, das könnte auch eine Bandscheibenvorfall auch sein. Nochmal bitte. Ein AVK kann es natürlich auch sein, ne? Wenn die Aorta abdominalis schon sehr stark verkalkt und stenosiert ist. Natürlich. Dann ist ein zentrales Gefäß verschlossen. Mhm. Und dann kann auch eine Claudicatio spinalis eventuell auftreten. Das ist wichtig. Ja. Also sie hat starke Verkalkungen, sie hat Stenosen und eigentlich war die Diagnose AVK mit entsprechenden Beschwerden. Differentialdiagnose, wie Sie sagen, Spinalkanalstenose, Bandscheibenvorfall. Oder eine vielleicht Anklosen. Ach so, wegen der Rheuma, ja, das stimmt. Rheuma, ja, kann auch sein. Seine Ankylosans, genau. Ihre Mutter hat es schon, oder? Kann natürlich sein, richtig, als ein Rheuma. Ja, eine Folge der Rheuma. Sehr gut. Okay. Was machen wir jetzt? Die Patientin hat eine AVK. Was machen wir jetzt? Wir schicken sie zu einem Angiologen und schaut, wie hochgradig ist die Stenose und wahrscheinlich muss diese Dame operiert werden. Genau, wir brauchen eine Angiografie oder ein Angio-CT, das heißt ein CT mit Kontrastmittel, wo wir die Gefäße darstellen können und wahrscheinlich wird sie einen Stent brauchen, sogar ein Y-Prothese vielleicht. Mal gucken, je nachdem, wie stark die Stenose ist. Genau. So. Haben wir einen Angiologen unter uns oder einen Chirurgen? Die wissen es sicherlich besser. Ich bin ein Allgemeinchirurgen, aber Gefäßechirurg. Okay. Ein paar Mal schon gesehen. Okay. Dann, wenn Sie Chirurg sind, woran muss man differenzialdiagnostisch immer noch denken? Differenzialdiagnose. Solche eine Patientin, also kann man auch also Bewegungsapparat, Knochenmetastasen natürlich oder andere Metastasen im Raum, klar, können oder Peritonealkarzinose, ich weiß nicht, ob man das machen kann, aber auch an solche malignen Erkrankungen muss man natürlich auch denken, ja. Genau, eine Antikoagulation, jetzt nochmal zu der AVK, klar, sie braucht einen Eingriff wahrscheinlich und eine lebenslange Antikoagulation. Oder eine Antithrombozytentherapie, das heißt Aspirin oder Sobidogrel. Oder zuerst sicherlich eine duale Plättchenhemmung. Aspirin und Clopidogrel oder Aspirin Ticagrelor oder Aspirin und heute vielleicht noch Xarelto, macht man auch noch, der AVK oder bei den Koron mindestens. Also auf jeden Fall eine duale Hemmung der Gerinnung. Ja. Eventuell auch Noack, ja.